Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Patrick Stähler und ich würde gerne etwas erzählen, wie Unternehmen eigentlich sehr viel schneller eigentlich das finden können, was wirklich Kunden lieben und dass wir vielleicht auch neue Denkboxen brauchen, um eben nicht mehr im Produkt zu denken, sondern eben im kompletten Geschäftsmodell. Professor Falti nennt das Geschäftskonzept. Ich nenne es Geschäftsmodell, weil das ist einfach das, was weltweit etwas weiter verbreitet ist. Und wir fangen ja unheimlich häufig an, damit zu sagen, ja, ich habe eine ganz tolle Idee. Aber was Sie als Unternehmer unbedingt machen müssen, ist, diese Frage zu beantworten. Warum muss es oder sollte es unser Unternehmen geben? Das ist eigentlich Ihr Pitch. Wir kommen meistens, wir haben eine ganz tolle Idee, eine Produktidee, anstatt zu fragen, warum sollten Kunden uns eigentlich lieben für das, was wir machen? Weil die einzige Daseinsberechtigung, die Sie als Unternehmen haben, ist der Kunde. Sie können noch so viel die Welt verändern, wenn Sie keinen finden, der bereit ist, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen, dann brauchen wir die Idee auch nicht. Und deswegen fand ich es extrem schön, den Eröffnungsvortrag zu sagen, ja, wenn wir die Welt verbessern wollen, müssen wir auf verschiedenen Ebenen agieren. Das heißt, auf der einen Seite Policymaker, aber der Unternehmer muss eben vom Kunden herkommen. Die einzige Daseinsberechtigung, die ihr als Unternehmer habt, ist, dem Kunden etwas zu bieten, was er schätzt und wo er auch eine Zahlungsbereitschaft hat. Das heißt also nicht, dass der Kunde nur sagt, boah, tolle Idee, sondern am Ende geht es wirklich darum, zahlt er oder zahlt er eben nicht. Dann gibt es aber ganz viele andere Unternehmen, da weiß man, das Produkt wird abgenommen. Und da müsst ihr euch fragen, warum sollten die besten Mitarbeiter bei euch arbeiten? Weil wenn ihr zum Beispiel ein neues AIDS-Mittel entwickelt, was ohne Nebenwirkungen auskommt, ist es ja nicht eine Frage, da gibt es einen Markt da draußen dafür. Die Frage ist, kriegt ihr die richtigen Mitarbeiter, das auch umzusetzen? Und das ist entscheidend, weil wir sind nicht mehr in einer Umwelt wie früher, wo einfach ein Bedarf an Gütern existierte, sondern heute haben wir ja zu viel von allem. Das wurde ja auch wunderbar gesagt, ich weiß nicht, wie viele T-Shirts hast du in deinem Schrank? 20. Wie viel trägst du davon meistens? 3. Ja, und das ist noch einer, glaube ich, der hat noch einen kleinen Kleiderschrank mit 20 T-Shirts. Und wenn ihr jetzt also noch eine T-Shirt-Marke gründen wollt und ihm versucht, noch das 23., 24., 25. T-Shirt zu verkaufen, dann wird es einfach schwierig, weil wir sind eben nicht mehr in einer Welt, wo ein Bedürfnis eigentlich unbefriedigt ist, sondern wir sind in einer Welt, wo es zu viel von allem gibt. Und die Frage ist, ja, wie kann man da eigentlich herausragen? Ja, was ist die Geschichte, die eigentlich der Kunde erzählen muss, damit er eben nicht diese 99 Cent austauschbaren Produkte sagt? Das heißt, ihr müsst eine Geschichte finden, warum der Kunde so ein Wow hat. Was war so das letzte Mal, hier die drei Kollegen vorne, wir haben ja miteinander gesprochen, was war das letzte Mal, wo ein Unternehmen bei dir ein extremes Wow ausgelöst hat? So du gesagt hast, hey, das ist ja unglaublich, was die machen. Und was war's? Und es hat funktioniert, das Smart Home. Ja, auch das wieder faszinierend, nicht nur etwas, was versprochen wurde, wie viel im Smart Home, sondern es scheint zu funktionieren. Und was hat das gekonnt, das Produkt, was dich fasziniert hat? Ja, alles, was im Einfamilienhaus irgendwie verwendet ist, wird kombiniert und die ganze Steuerung zusammengefasst. Das kann einfach alles, Musik, Schach. Und es funktioniert auch. Ja, weil ich habe ganz viel Erfahrung mit Smart Home Lösungen, die technisch alles können, aber leider in der Praxis nichts auf die Reihe bekommen. Okay. Und da seht ihr auch, manchmal sind die Dinge eben nicht im Produkt, sondern in dem funktionierenden Produkt. Ganz kleine Dinge, und wo man sich eigentlich differenzieren kann. Ja, weil das Produkt ist nicht das Problem. Das funktionierende Problem, was du anwenden kannst und alles integrieren kannst, ist die Herausforderung. Deswegen müsst ihr euch überlegen, wenn ihr ein Unternehmen gründet, warum soll ich euch als Kunde überhaupt zuhören? Und zuhören reicht ja nicht, sondern die Frage ist ja auch, soll ich mich wirklich mit euch beschäftigen? Ja, der Kollege hat ja nicht nur das System gekauft, sondern du hast dich dann eingelesen und hast gesagt, es ist cool. Und noch besser, die scheinen dir was Relevantes zu erzählen, weil du kannst 2 Wochen später, sagst du, das hat mein Leben ein wenig besser gemacht. Und ihr müsst euch weniger überlegen, was euer Produkt ist, sondern was erzählen nachher eure Kunden über euch Gutes, weil das ist das beste Marketing, ist nicht, was ihr ihnen erzählt, sondern was andere Kunden über euch erzählen und andere Kunden hören. Ja, ich werde es mir direkt angucken, weil Smart Home ist so eine never-ending Story. Technisch immer nett, aber es funktioniert meistens nicht. Das heißt so, das erste Takeaway ist, wir haben zu viel von allem und ihr müsst relevant sein und nicht hip. Das ist bewusst auf sehr viele Berliner Startups ausgerichtet, weil überlegt mal, wenn ein Großteil der sehr teuer investierten oder finanzierten Berliner Hype-Startups morgen nicht mehr existieren würden. Wäre die Welt eine schlechtere Welt bei dir persönlich? Also wenn ihr jetzt nicht mehr Lieferando hättet, würdet ihr dann verhungern? Oder ist es nur ein nettes Gadget, um mein Leben einfacher zu machen, wo ich einfach draufklicken kann? Und deswegen fragt ihr euch für euch, was könnt ihr machen, dass ihr langfristig tief beim Kunden relevant sein könnt? Und das heißt auch, wir müssen uns lösen von dem Denken in Produkten. Wer findet zum Beispiel Buchhaltung spannend? Ja. Brauchen wir Buchhalter? Oder sollten wir nicht fragen, ich möchte wissen, wie viel Cash ich noch in meinem Konto habe, in meiner Firma, wie lange das noch ausreicht. Ich möchte, dass möglichst meine Steuererklärung einfach gemacht wird. Ich möchte, dass meine Spesenabwicklung einfach funktioniert. Das heißt, wir müssen uns von dem heutigen Produkt und der Lösung trennen und einfach fragen, ja, was war eigentlich die Aufgabe, die wir für den Kunden lösen? Und das ist eben in dem Fall, ein Buchhalter ist extrem wichtig, aber ich brauche nicht Buchhalter dafür. Kennt einer die Software Xero? Beautiful Accounting Software? Könnt ihr allein euch das vorstellen, Schönheit und Buchhaltung in einen Satz zu bringen? Ja, da lacht ihr alle drüber. Das ist eine der erfolgreichsten neuseeländischen Firmen, heute Australien, Großbritannien. Und sie machen nichts anderes, als für KMUs eine Komponente anbieten, nämlich wie führe ich finanziell ein Unternehmen. Das ist eben genau der Gegensatz von einem SAP, die hässlich sind und für den Finanzbuchhalter gebaut ist. Und sie versuchen eben ein Steuerungssystem zu haben, damit ihr als Unternehmer eben euch auf das konzentrieren könnt, was euer Kernthema ist, nämlich ein Unternehmen führen. Und ihr merkt auch, wer in Buchhaltung denkt, wird nie auf die Idee kommen, Schönheit und Buchhaltung zu kombinieren. Und das ist genau, was sie gemacht haben. Man fotografiert Spesenabrechnungen, sie werden direkt durchgebucht. Und die australische Regierung liebt diese Firma. Ganz einfach, es hat noch nie so gute Steuererklärungen gegeben mit so wenig Rückfragen. Und ihr merkt auch, wenn wir jetzt mal unsere Regierung verbessern wollten, dann sollten wir vielleicht nicht bestehende Prozesse einfach mit E-Government drüber ziehen, sondern radikal neu denken, wie könnten wir einfach eine Spesenabrechnung so vereinfachen, dass es eben für alle Seiten stimmt. Und das braucht, ist eben wichtig, wir müssen uns lösen vom Produktdenken Richtung zu dem, was wir wirklich brauchen. Das Beispiel kennt ihr, kein Mensch braucht diese Taxis. Also ich habe es geliebt, das ist in Kairo ein Taxi. Aber da stellen sich dann schon ein paar Fragen, ob das sicher ist, ob ich auch an den Ort komme, wo ich hin will, etc. Und dann ist klar, warum auch natürlich Uber eine sehr große Chance war. Nämlich, wir brauchen ja kein Taxi, sondern wir wollen sicher von A nach B kommen. Über Uber kann man sehr viel streiten, gerade im Bereich ihrer Werte, Sozialversicherung etc. Aber sie lösen verdammt nochmal ein Problem, was im Transport war. Und das Taxigewerbe war nun mal das uninnovativste Gewerbe, was es ungefähr gab. Ob sie jetzt die Lösung sind, andere Frage. Aber sie haben eben endlich das Produkt nicht mehr innoviert, sondern wie bewege ich mich von A nach B in der Stadt, die ich nicht kenne oder nicht das Auto fahren möchte. Das Gleiche auch LKWs. Wir reden alle über autonome Autos, aber viel spannender ist ja zum Beispiel die Frage, wie sieht eigentlich Logistik der Zukunft aus? Ja, das ist schon ein langweiliges Thema. Aber das ist ja die viel entscheidendere Frage, nicht das Produkt zu elektrifizieren oder autonom zu machen, sondern wie sehen Logistiksysteme aus, die eben komplett neu gedacht werden. Und das Schöne ist, wir haben eigentlich schon Beispiele. Das ist der Rotterdamer Hafen. Und ihr seht diese sehr uninspirierenden Transportmittel, das nennt sich LKW der Zukunft. Weil ich brauche kein Führerhaus mehr, die fahren autonom. In dem Fall tauschen sie auch autonom ihre Batterien aus. Das heißt, wir haben ja schon Bereiche, wo autonome Logistik funktioniert. Und die Frage ist, wie können wir dann eine Gesellschaft bauen, die eben auf autonomer Logistik basiert und eben nicht das Produkt digitalisieren. Und um das zu machen, wer in Produkten, Prozessen denkt, wird nie außerhalb dieser Boxen denken, sondern wir brauchen eben neue Boxen, um das zu machen. Irgendeine Ahnung, welche Antwort das ist? Welche Innovation hat einer größten wirtschaftlichen Entwicklung in armen Ländern gebracht? Hat das irgendein Good Livelihood Award Gewinner gemacht? War es ein NGO, war es Entwicklungshilfe, irgendeine Vorstellung? Was? ja, Mike, das wird immer genannt, ja, aber das Spannende ist, die haben ja nicht mal ein Bankensystem gehabt, sondern später basiert sogar das Bankensystem auf dieser Innovation. Irgendeine weitere Vorstellung könnte sein? Ja, kann die gleiche Frage eben umformulieren und sagen, ja, sobald jeder Kommunikationsmittel hat, kann er Handel machen, er kann nicht mehr ausgenutzt werden. Mein Faltin ist ja ein wunderbares Beispiel, der sagt, ja, ich kann direkt importieren und die Zwischenhändler ausschalten. Und das war ja früher für einen normalen Bauern nicht möglich. Erst als er die Information hatte, dass er eben gerade Tee oder so im Bedarf ist, konnte er mit dem Händler in besser gehen. Aber was hat das ermöglicht, dass alle von den Herren ein Telefon haben, bis auf diesen unglücklichen Menschen in der Mitte? Ja, Mikrokredite ist immer das kommt immer, das ist so ein, ja, super. Aber das ist nicht mit Mikrokrediten entstanden, sondern es ist ein brutales Bedürfnis nach Kommunikation. Und das haben wir ja auch gesehen in der Flüchtlingswelle, wenn man gefragt hat, was ist das Wichtigste? Wasser, wahrscheinlich danach kam Smartphone und dann kommt Essen. Warum? Weil es eben brutal wichtig ist zu wissen, wo ich bin, wo ich hin will und mit wem ich kommunizieren kann. Kommunizieren ist einer der ganz hohen Rechte und, oder einer der Bedürfnisse. Aber was hat das ermöglicht? Ja, das Spannende ist, das ist nicht mal Solarzellen, die Sendemasten, die gehen mit Dieselgeneratoren. Und das ist hochspannend, während ja in Somalia keine staatlichen Strukturen existieren. Der Sendemast wird verteidigt bis zum Umfallen. Weil man hat ein gutes Abkommen gefunden zwischen den Dörfern und den Telekom-Gesellschaften, dass dort eben ein Sendemast steht. Klar, Solar hilft, dass man sie nachher auflädt. Aber was hat das ermöglicht, dass jeder von denen ein Telefon hat, neben der Hardware und so weiter. Also ihr merkt, wir haben gar keine Box dafür. Wir denken bei uns, wie bezahlst du dein Telefon? Ja, wird abgebucht. Ne? Ja, ist so eine Rechnung und die wird zugeschickt, du hast eine Adresse, bist eigentlich. Ja, aber um einen Bankeinzug zu machen, brauchst du ein Bankkonto. Musst du wissen, wie du heißt und du musst eine Kreditwürdigkeitsprüfung mit dir übergehen lassen. Ja, das ist, wie unser europäisches Telco-System funktioniert. Du bist erstmal ein Risiko und wenn ich dir eine Rechnung schicke, dann muss ich wissen, wer du bist, wo die Rechnung hingeht. Du musst eine Bankverbindung haben. Das haben die alle nicht. Und was mache ich, wenn ich keine Bankverbindung habe? Prepaid. Ja? Das Spannende ist, Prepaid ist ein Abfallprodukt aus der Telefonie gewesen, weil man wollte, so wie Drogendealer, uns anfixen, dass wir auf Verträge gehen. Das war 1994, ist das mal so ein Abfallprodukt der Deutschen, heute heißt es Orga oder Bundesdruckerei gewesen. Aber man hat eigentlich gar nicht gemerkt, was damit möglich war. Nämlich erst durch die Denkbox-Ertragsmodell war es möglich, dass die Welt telefonieren kann. Und damit geht natürlich auch eine Machtbalance, ändert sich. Plötzlich können sich Leute, die früher nicht treffen konnten, kommunizieren. Und plötzlich entstehen neue Dinge. Es war kein NGO, es war kein Policymaker, sondern einer, der einfach dachte, ja, prepaid. Und was bei uns sich ungewöhnlich anhört, ist zum Beispiel in Ägypten, die gucken einen ganz komisch an, wenn man nach einer Rechnung fragt. Ja, ihr merkt, viele Dinge, die wir machen, sind so soziale Normen, die für uns normal sind, aber wir müssen lernen, diese zu überkommen und dann eben sehen, was passiert danach. Und auch, wir haben ganz häufig das Gefühl, wir hätten eine Technologie und da wüssten wir sofort, was wir damit machen können. Überlegt mal, das ist der Herr Rausing, der hat Tetra Pak-System erfunden. Tetra Pak, Innovation, damals Karton, Aluminiumfolie, verschweißen, konnte man wunderbare Verpackungen mitbauen. Aber was verkauft Tetra Pak? So, du hast jetzt das Patent. Du könntest jetzt Milliardär werden, Millionär, was du auch möchtest. Was würdest du machen? Du hast eine der wertvollsten Patente in deiner Hand. Was machst du? Das ist immer richtig, die Antwort, aber was machst du jetzt konkret? Das ist typisch Unternehmer, also eben Nicht-Unternehmer. Es ist eine richtige Antwort, aber leider kannst du noch nichts verkaufen damit. Aber was machst du jetzt konkret? Verkaufst du, was verkaufst du? Ja, du hast nur ein Patent, aber was ist denn das Produkt? Du bist ganz normal. Die meisten Techniker haben immer das Gefühl, ich habe ein Patent und weiß, was ich dann verkaufe. Ja, er hätte ja Verpackungsmaschinen herstellen können, ja, die basieren auf seinem Patent. Aber er verkauft keine Maschinen. Er verkauft auch kein Verpackungsmaterial. Was Tetra Pak verkauft, ist verpackte Leistung. Das heißt, auf dem Rechnung steht nachher drauf, 3 Millionen Milchpakete in diesem Monat verpackt. Und das ist als Unternehmer das Allerschönste, wenn man einmal einen Vertrag verkauft und immer wiederkehrende Umsätze generiert. Ja, hey, der Traum. Ja, weil normalerweise Einzelproduktverkauf, eben so Kollegen, die Maschinenbau machen, die kennen das, 2008 -70% Umsatz, kein Mensch kauft mehr. Und das ist natürlich ein brillantes Geschäftsmodell, dass ich wiederkehrende Umsätze habe. Problem ist, es ist total kapitalintensiv, weil ich muss jede Maschine bauen, ich muss jedes Material vorfinanzieren und wenn es dann einmal läuft, dann ist es brillant. Und das ist ganz entscheidend. Wir haben immer das Gefühl, unser Produkt schafft schon Wert, aber das ist eben nicht der Fall, sondern wir müssen uns überlegen, was kann eigentlich die Technologie und welche Art von Geschäftsmodell ermöglicht das? Und das Geschäftsmodell selber schafft dann eben den Wert. Das heißt, ihr müsst immer über diese unternehmerische Leistung weitergehen. Und Europa leidet eben darunter, dass sie diesen unteren Teil komplett versagt. Also ich habe letztens auf einem Vortrag mal recherchiert, welche amerikanischen oder wo wir uns im Moment bedroht fühlen von, wie zum Beispiel autonome Autos. Kernentwickler Sebastian Truhn, deutscher Informatiker, Stanford-Projekt, finanziert von VW, gewinnt 2006 den DRAPA Challenge, erste autonome Autofahren. Ja? Deutscher Automobilhersteller, ausgebildet in deutsche Ingenieure. Wer stellt ihn nachher ein? VW? Nein, es war Google. Weil irgendwie scheinen wir ein Riesenproblem zu haben, aus Technik eben das Geschäftsmodell zu sehen, was nachher funktioniert. Und das ist etwas, was wir eben versuchen zu ändern, mit der Idee, ja, das Richtige gründen. Wir müssen aus eben sehen, wie können wir wirklich Wert schaffen. Und ganz häufig sind wir total Produktverliebte hier in Europa. Ja, das ist eine der effizientesten Heizungen. Ihr seht, so AAA für alles. Und jetzt könnte man ja sagen, boah, Energiewende, damit schaffen wir die Energiewende. Wenn man jetzt aber weiß, dass die Heizungshersteller eigentlich nicht mehr wissen, wo ihre Heizung eingebaut ist. Und wenn sie mal zum Notfall gerufen werden, 90% der Geräte, die sie verkauft haben, noch in Werkseinstellungen laufen, dann merkt ihr mal, was wir für ein Potenzial haben, einfach nur Dinge mal richtig zu machen. Das ist schizophren, weil wir brauchen 30-40% mehr Energie, nur weil die Heizung nicht eingestellt ist. Warum? Warum interessiert es keinen? Weil die Heizung wird eben nicht gekauft, ob das auf euer Haus passt, sondern kriegt der Sanitärinstallateur hohe Rabattstufen. Und wenn er dann, wer ist von euch Mieter? Ja, wahrscheinlich alle. Wann beschwert ihr euch bei eurem Vermieter? Wenn es zu warm ist oder wenn es zu kalt ist? Wenn es zu kalt ist. Was machen wir? Wir stellen alle Heizungen zu hoch, weil ihr zahlt ja die Kosten sowieso. Fertig. Und ihr merkt, das sind viel kleinere Mechanismen, die wir verstehen und angehen müssen, um dann eben Geschäftsmodelle zu bauen. Also wir werden keine Energiewende hinbekommen, solange nicht eben dieses Dilemma zwischen investieren und dem, der es zahlenlos gelöst wird. Ja, weil ich oder derjenige, der euch vermietet, der investiert, hat aber kein Interesse daran, die Heizung so zu regulieren, weil du regst dich dann auf. Also drehe ich sie einfach hoch und alle sind happy und wir brauchen einfach viel zu viel Energie. Und das sind so Punkte, wo man extrem gut ansetzen kann, eben das richtige Geschäftsmodell zu finden. Das ist wichtig. Das Geschäftsmodell ist entscheidend und eben nicht die effizientesten Produkte oder Prozesse. Und dann ist es natürlich immer die Frage, was ist so ein Geschäftsmodell? Die meisten sehen das so als Bauplan. Ja, da kann man so Böckschen schieben. Ihr kennt die Business Model Canvas wahrscheinlich. Ja, kann man so Böckschen schieben. Was so ein bisschen verloren geht, ist die Frage, warum soll der Kunde eigentlich mit euch ins Geschäft gehen? Also welchen Sinn sieht der Kunde dahinter? Und das sind eben weiche Faktoren. Und das müsst ihr eben erfüllen. Und das ist ganz wichtig. In eurem Geschäftsmodell müsst ihr beschreiben, was macht euch eben einzigartig? Wo liegt euer Wow? Also ein bisschen besser sein. Also eine Heizung jetzt, wow, ich habe jetzt 3% bessere Heizung, ändert überhaupt nichts, sondern weil man sagt, ja, wir können die Heizung so einstellen mit Smart oder einfach, weil ich die Installateure besser ausbilde, dass die Heizung auch wirklich das liefert, was ich verspreche, dann kann ich unheimlich viel erreichen. Und ihr merkt, ich bin bewusst jetzt nicht so auf diese Social Entrepreneurs etc. gegangen. Wir haben so viel Potenzial in bestehenden Geschäften, im Baugewerbe. weil da wird immer nur auf Kosten geachtet, weil keiner über die Lebenszykluskosten denkt. Wir haben so viele Ansätze in ganz stinknormalen, langweiligen, ich finde sie hochspannenden Branchen, sie eben neu zu denken. Und ein Geschäftsmodell besteht eben aus vier Teilen. Eigentlich sind es vier Geschichten, die ihr erzählen könnt. Das erste ist, was begeistert den Kunden? Ja, die Value Proposition. Das ist nicht das Produkt. Das Produkt kommt nachher in der Geschäftsstruktur und da müsst ihr euch überlegen, schaffe ich das, was ich auch verspreche? Und die Value Proposition, das ist so einer der wenigen englischen Wörter, die ich gerne verwende, weil to propose heißt ja einen Heiratsantrag stellen. Und ihr müsst eigentlich als Unternehmerinnen und Unternehmer ja eurem Kunden einen Antrag stellen, warum er mit euch ins Geschäft gehen soll. Und dann kommt natürlich nachher das reale Eheleben, ja, das ist dann das Blaue. Ihr müsst auch liefern. Und wir in Europa sind relativ schlecht darin, etwas zu versprechen. Wir sind häufig die, die was Blaues machen, aber es nie positioniert bekommen, wie toll wir eigentlich sind. Und man kann nicht eines oder das andere, sondern es hängt zusammen. Dann Ertragsmodell, womit verdiene ich Geld? Und das ist ein Ort der Innovation, für was nehme ich Geld? Wir haben ja am Nachmittag den Cradle-to-Cradle-Workshop und da geht es ja häufig auch darum, ich verkaufe keine Produkte mehr, sondern ich verkaufe die Leistung, die der Kunde eigentlich will. Und dann kann ich natürlich ganz anders innovieren, weil ich kann plötzlich Produkte austauschen, ich kann sie langfristiger bauen, ich kann sie kurzfristiger machen, weil ich habe den Vorteil als Unternehmer, dass eben der Nutzen bei mir bleibt. Ertragsmodell, einer der spannendsten Innovationsorte überhaupt. Und dann, was wir immer vergessen ist, Unternehmertum beginnt mit den Menschen und dem Team, die eine Idee haben. Und das ist vielleicht das Wichtigste am Anfang, vergesst eure Idee, findet Leute, die gleiche Glaubenssätze haben und gleich etwas im Leben erreichen wollen und damit könnt ihr die restlichen Punkte bearbeiten. Jetzt gehen wir mal in die einzelnen Punkte rein. Die Value Proposition steht aus, wer ist mein Kunde und welche Aufgabe übernehme ich für den? Also ich sage bewusst nicht Bedürfnis, weil Bedürfnis ist so vage. Kein Mensch hätte je gedacht, dass Flüchtlinge ein Bedürfnis haben nach Smartphones. Aber wenn man ihnen sagt, wie furchtbar ist es, man wird von einem Schleuser auf einer Insel abgesetzt, man hat keine Ahnung, wo man ist, oder jetzt landet man auf dem Festland und möchte irgendwo weiter. Früher war man auf Schleuser abhängig, heute kommt man auf Google Maps. In WhatsApp wird einem gesagt, welche Routen offen sind von seinen Kollegen und plötzlich verliert man oder haben Schleuser nicht mehr die Macht, zumindest auf Landwegen. Google Maps ist der größte Wettbewerber für Schleuser auf Landwegen geworden. Ich finde das herrlich, also ich kann damit komplett leben, dass wir Google Maps Schleuser ersetzen. Ja. Aber wir sehen immer das als Bedrohung an. Wenn ihr aber mal in einem Land wart, wo ihr nicht wisst, wo ihr seid, dann werdet ihr merken, wie brillant ist es, dass ich weiß, wo ich bin und vielleicht auch sehe, wo meine Freunde sind. Eben dieses Weggehen von Bedürfnissen richtig zu klar definierten Aufgaben. Und dann natürlich überlegen, was ist mein Nutzen darin? Und das ist die Value Proposition.